Sollte ich alles erzählen, was ich auf meinen Wanderfahrten erlebte, es würde ein dickes Buch werden. Sollte ich erzählen, wie viel Tausende an Mark ich tatsächlich zum Fenster unter das Volk in die Öffentlichkeit geworfen habe, um den neuen Geist zum Durchbruch zu bringen? Soll ich erzählen, wie bescheiden ich mit meiner Familie gelebt habe, wie ich gearbeitet habe, arbeiten musste, um durchzusetzen, was ich wollte? Soll ich erzählen, was mir der Sprung nach Schweden für Kämpfe auferlegte und wie vergebens arische Verleger versuchten, mein Adressenmaterial in ihre Finger zu bekommen? Soll ich erzählen, wie Schriftsteller, arische und weniger arische, gekaufte und gescheiterte, nachentdeckten, was ich sagte, was ich schrieb? Soll ich erzählen, was da war mit den jesuitischen, völkischen, christlichen, mormonischen, kommunistischen, anthroposophischen, astrologischen und sonstigen Horchposten, die mich, wie Sie meinten, unerkannt umgaben und in meine Sprechstunde kamen? Galt es doch, die für alle Schmarotzerkreise gefährliche Idee, die Waffe zu zerbrechen, von der das Volk nichts ahnte, aber deren Gefahr von den Leithammeln doch erkannt wurde? Die Waffe war und ist ja nicht die Astrologie, sondern die Runengymnastik. Die Runengymnastik ausgebaut von einem Wissenden, von einem Praktiker, von einem Erfahrenen, der nicht totzukriegen ist. Und nun kam das erste Doppelbändchen der Marby-Runenbücherei heraus. Nun kommt Schlag auf Schlag die wahre germanische Runenmacht, die Runengymnastik. Der erste Doppelband gab schon genug, um den edlen, hellsichtigen Menschen zu zeigen, dass hier nun der Geist aus dem Norden kommt. Was werden nun die Christlichen, die Humanen, die Okkulten, die Arischen, die menschlichen großen und kleinen Leithammel aus der Welt des Unternehmertums tun? Die Antwort lautet: Die Christlichen, Humanen, Okkulten und sonstigen schmarotzenden Leithammel werden schweigen oder gar den Teufel an die Wand malen. Aber sie werden auch noch ein anderes tun. Sie werden versuchen, unter arischer Flagge dem Volke auch Runenübungen aufzuschwätzen, die natürlich sehr leicht auszuführen sind, die rein arisch-germanisch sind, die interessant sind. Und darauf werden immerhin wieder eine Anzahl Menschen hereinfallen. Was macht's? Eine neue Idee, ein Geschäft, der Kunde hat bezahlt, was aus dem Übenden aber wird, das kümmert solche gewissenlosen, notorischen Betrüger nicht im geringsten. Ich will nicht warnen, es soll jeder tun, was er will, aber ich gebe zu bedenken, es ist leicht, ein System von Armverrenkungen zu erfinden. Das haben die Anthroposophen auch gemacht, als sie die Eurythmie einführten. Was gilt's? Machen wir gleich ein Dutzend Runenübungssysteme, vielleicht bringt das einem Verlag, der seine Drucker nicht zu bezahlen gewöhnt ist, ein Geschäft. Aber wie soll es dem Erfinder oder Plagiator gehen? Meint er vielleicht, man kann mit Runenkräften, mit Urweltkräften spielen? Meint man vielleicht, man kann damit lügen und trügen und stehlen? Untergegangene und ihr Schicksal warnen. Und diejenigen, die solche Systeme kaufen, haben nicht nur nutzloses und gestohlenes, sondern gefährliches Gut in den Händen. Den Literaten und Okkultisten, selbst dem schlauesten Kopfe, lernen Runenkunden als Runengymnastik nicht aus Büchern, denn es gab bisher darüber kein Buch. Und das erste Buch über Runenübungen ist Band 1-2 der Marby-Runenbücherei. Daraus und nur daraus kann geschöpft werden, vielleicht bringt auch das Suchen in der Zeitschrift Der eigene Weg ein paar Hinweise, aber weiter als wie ich gebe, weiß keiner etwas. Keiner. Oder wollen Erfinder von Runenübungssystemen ihre Opfer die Experimente machen lassen, die sie selbst nicht erproben konnten? Sollen Menschen durch Runenübungen stehlender, kombinierender Schmierfinken körperlich, seelisch und geistig ruiniert werden? Können überhaupt perverse Arier ein Runenübungssystem finden? Sogar in einem halben Jahre? Und die Hauptfrage: Wer nimmt es auf sein Gewissen, die germanische Runenkunde, das heiligste Gut der Menschheit in den Schmutz des okkulten Wahns zu treten und den Weg zu besudeln, der rein und klar alleine Erlösung bringen kann, nach einer Dunkelheit mehrerer Jahrtausende? Wer diese Untat begeht, richtet sich selbst. Der Kampf setzt nun ein. Schafe werden von den Böcken geschieden, was faul ist, fällt vom Stamm. Die Marby-Runenbücherei wird in diesem Doppelband und in den nächsten Doppelbänden bestimmend auf das Gesicht der Zeit und der Zukunft einwirken. Die wissenschaftlichen Grundlagen der Runengymnastik werden im Zusammenhang mit allen weiteren Vorbedingungen eines guten Erfolges der Runengymnastik gezeigt. Weitere Runenübungen wird jeder Band bringen, bis am Schlusse ganz zu den Runenübungen übergegangen wird. Immer werde ich mir bewusst sein der hohen Verantwortung, die vorliegen muss, wenn man ein solches Wissen veröffentlicht. Niemals werde ich irgendwie Runenübungen aufführen und anraten, die nicht erprobt, die gar schädlich sind oder der okkulten Schwarmgeisterei des Sumpfes perverser Menschen dienen. Aber das muss ich sagen, wer mit hinterhältigen Gedanken sich mit Runen befasst, über den wirken richtend die Runenkräfte. Wer da meint, er könne das Runengebiet und die Runenmagie straflos missbrauchen, um reich oder berühmt zu werden, der schaufelt sich selbst sein Grab. Es wirken hier Naturgesetze von unerbittlicher Folgerung. Naturgesetze, denen man nicht pfiffig schlau entweichen kann. Gott will nur ehrliche Kämpfer. Nur ungetrübte Kraft, nur selbst erworbenes Wissensgut. Wer aber mit reinem Wollen beseelt, sich die Brunnen der Höhe und der Tiefe erschließt, der wird Gottes sein, der Verfasser.